Gemeinplatz aus Katerpoesie von Paul Scherbart. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gemeinplatz. Ich lobe mir die Freiheit auf den Gassen, jedoch das Weib soll man zu Hause lassen. Ende von Abschnitt 18.